MDR Sputnik. Einfach die beste Musik. Deine Lieblingsmusik. It started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds where we can fly away. And if it's time to go, then maybe we should stay. Staying forever now, a million miles away. Sputnik. Sputnik. Dein Abend. Your husband is coming. Lass uns bisschen was chillen, bin in der Nähe von dir. Ich weiß nicht, ist es gerade ein Film oder bin ich nur verwirrt? Komm, lass uns bisschen was chillen, bin in der Nähe von dir. Ich weiß nicht, was ich mir erhoff, aber lass nochmal probieren. Kommst du runter bei mir? Lass kurz so tun, als ob wir zwei noch was zu reden hätten. Du sagst, wie es dir geht, und mal nur kurz in ein, zwei Nebensätzen. Schau dich an, während du redest, und merk währenddessen. Ich steh neben mir, kannst dich immer gern daneben setzen. Lass kurz so tun, als ob wir uns noch was zu sagen hätten. Stammel irgendetwas vor mich hin, nur keine geraden Sätze. Kippen deiner Straßenecken. Ich glaub, das war die letzte. Und ich komm mir vor dir wie ein Idiot vor, weil ich gar nichts check. Vollidiot, 4 Uhr nachts im Straßenlicht. Ich seh doch, dass es dir scheiße geht. Sag, warum sagst du nichts? Seit Tagen nicht. Fall, warum hab ich das gemacht? Und wieso merk ich immer erst,

for the best, but something keeps on telling me we're not over yet. I said, ooh, ooh, come on, baby, turn the lights off. I had love to burn. You had a wounded heart. I across a crowded room. Should we let this start? I said, ooh. zeigten mit dem Finger auf die Villen, an denen wir als Kinder vorbeigefahren sind. Heute guck ich zweimal hin, weil ich nicht glauben kann, an der Klingel steht jetzt mein Namensschild. Die dicken Karren sind am Schlafen, seit Jahren stehen sie schon in meiner Garage drin. Und Mama fragt, wann trinkt sie mit dem kleinen Jungen einen Cappuccino am Hafen mit Tageslicht. Ich häng besoffen in jeder Bar der Stadt, mit Herz und Hoffnung und hör, wie jeder sagt: Junge, denk mal an morgen, aber was ist mit heute? Wir schmieden Pläne, doch kommen lebend nicht hier raus. Junge, denk mal an morgen, nahm uns so viele Träume, doch im Regen fallen die Tränen gar nicht aus. Die Suite, in der ich schlafe, kostet mich knapp 10.000 Euro pro Monat im Radisson. Und trotz Panoramablick fühle ich mich so, als wäre ich heute in einem Gefängnis drin. Wie soll man Immobilienkarriere, Familie und Liebe zusammen dennoch managen? Und das Telefon steht niemals still, ich krieg Nachrichten von irgendwelchen Besessenen. So viele Flaschen auf dem Tisch, wir könnten locker ein Fußballstadion zum Leuchten bringen. Alle Angebote dankend abgelehnt, damit ich hier heute mit meinen Freunden bin. Auf die Harte zugelernt, dass unser wunderschönes Lächeln gar nicht käuflich ist. Sperr uns 1000 Meter tief unter die Erde, du hörst uns bis nach oben von unseren Träumen singen. Ich häng besoffen in jeder Bar der Stadt, mit Herz und Hoff und hör, wie jeder sagt: Junge, denk mal an morgen, aber was ist mit heute? Wir schmieden Pläne, doch kommen lebend nicht hier raus. So viele Träume, doch im Regen fallen die Tränen gar nicht aus. Hey, so in jeder Bar der Stadt, mit Herz und Hoff und hör, wie jeder sagt. Hey, so in jeder Bar der Stadt, mit Herz und Hoff und hör, wie jeder sagt. Junge, denk mal an morgen. Zur Spätschicht, zum Kochen, zum Chillaxen auf der Couch. Sputnik, dein Abend. Girl gone reckless, this love's got me possessive. Like if you lay a hand on him, we're both getting arrested. Excuse me, sorry, his kisses make me cocky. Call me Kevin Costner, the way I'm guarding his body. I really sympathize, I do, if I saw him. from his bedroom. Now my address is his mattress and his bedroom. From these white sheets, I've got the best view. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and it's God bless all of those other eyes. They can look, but they can't ever touch. Now I'm sewing his name in my 509s. And he's skipping my heart double dutch. Tell the rest of the world that he's with me, with me. The only air that'll breathe's my perfume. Send the boys and the girls of the city best of luck, my regards. From his bedroom, from his bedroom, from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and it's... auf Bus und Bahn angewiesen sind, die klingen safe so. Ja, das fühlt sich im Moment einfach an wie ein Horrorfilm, der irgendwie nicht aufhört. Und ja, es läuft einfach alles gegen uns im Moment. Ja, wird schwierig heute. Der Nahverkehr streikt wieder. Morgen größtenteils auch noch. Also auf Auto, Rad, E-Scooter ausweichen. Und wenn gar nichts mehr klappt, dann ist heute Fluchen auch erlaubt. Ey, bin ich nett, ist es scheiße? Bin ich scheiße, ist es scheiße? Was wollt ihr von mir? Und Tobi, Montag wieder ab 6. I had a bad habit of missing lovers past. My brother used to call it eating out of the trash. It's never gonna last. I thought my house was haunted. I used to live with ghosts and all. And all of the friends.

Love is the limit, baby, don't you believe it? This place is crazy and I just wanna leave it, yeah. I hear a voice say it's so easy, and I say maybe. dead. Tell your mom, tell them what. Tell your mama, tell your daddy, tell them what. Tell your daddy, tell your mom. Thank you.

said you're gone. I'm not gonna wait up here. We'll go ahead and stay all day. I'll sleep just fine without you. Yeah, yeah, yeah. Ain't nothing worse than somebody who lies to your face and swears it's the truth. I love you, you said it out. Those empty words you spitting out. You told me you love me, where are you now? Never, never let me go.